Herzlich willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung bitte. Ist doch nicht immer so viel Fast Food. Denk doch mal an deinen Körper, für dich ist das nicht gut. Fast Food ist ungesund, scheißegal, in meinem Mund. Mein Bauch ist kugelrot, du bist um mir Jungspund. McDonald's, Burger King, scheiß Fast Food Ketten. Außer einem muss man sich wirklich retten. Schau dir die Leute an, die ganzen Fetten. Mach dir lieber einen, dann lass ihn wirklich netten. Fast Food ist nicht gut für dich. Nein, nein, nein, lass das Fast Food. Fast mit der Cola ohne Maß, Pommes, Chicken, fetter Arsch, frage mich, wie es dazu kam. Wasch und pralle Blutdruck, Duft, Atemschwäche, keine Luft. Bin so weit, dass ich meine, dass ich was ändern muss. Doch es schmeckt mir viel zu gut, hat mir gesagt nichts am Hut. Biggie hatte auch nen Bauch, fette Säure, trotzdem kaut. Meine Homies wissen das, bin der Pralle wie der Bass. Fick das Gemüse. Fast Food ist nicht gut für dich, nicht gut für dich. Lass das Fast Food lieber im Stich. Ja, ja, ja. Fast Food ist nicht gut für dich. Wirklich nicht gut. Lass das Fast Food lieber im Stich. Genau. McDonald's, Burger King, Subway, Wendy's, Kentucky Fried Chicken, Taco Bell. Zu ne Cola fühl ich toll, du wiegst mehr als ein Elefant. Lebst alleine, fressst Land, Wettessen hast du gewonnen. Doch niemand Liebe bekommt, deine Diagnose Adipositas. Dein Übergewicht ist zu krass.